mal Humoralpathologie, der beliebteste Podcast Tübingens. Und wir sind heute wieder Roger, Henrik, ja. Tim ja. und Becker. Ja. Ja. Und voll die guten Sprüche heute drauf. Heute gute Sprüche, ja. Ist ja nur die kurze Folge, da muss man ja Tempo machen. Keine guten Sprüche. Kann ja. Anzeichen. Richtig. Tempo, Tempo, Tempo, kleine Schnecke. Richtig. Und jetzt heute heißt es Spitz, pass auf, denn es geht wie im letzten Podcast wieder mal um ein ab 18 Thema, vielleicht. Ich weiß es nicht so genau. Jedenfalls ja. Werden wir uns mit interessanten Seiten beschäftigen. Zumindest ab 16. Ja, also Kinder bitte ausschalten. Jetzt. Einmal die erste Seite, die wir machen wollen, ist astrogenital.de. Auch ein Tipp von einem Hörer, glaube ich, gewesen. Ja, ja, ja. Und wir machen die Seite genau zum richtigen Zeitpunkt, denn die Seite gibt das eigentlich nicht mehr. Also die ist gelöscht worden. Also können wir diesmal alles einfach so aus dem Kopf aber erzählen? Aber wir können es einfach erfinden. Und keiner kann uns das nachprüfen, ob Richtig. Wir jetzt irgendwie ein Plagiat gemacht hätten oder so. Oh yeah. Ja. Zum Beispiel. Also auf dieser Seite geht es im Grunde, oder ging es im Grunde genommen darum, dass das eben nicht nur, es geht nicht nur das Lesen aus der Handfläche, sondern man kann auch anhand deiner Genitalien deinen Charakter bestimmen. Ja. Und das war angeblich eine Frau aus Georgien oder so, aus die seit Generationen in der Familie lesen, die eben die Genitalien der umliegenden Menschen. Gibt es in Georgien keine Bücher oder was? Oder Zeitungen? Nee. Was kann man da nur Genitalien lesen? Ja, in Georgien stellt man sich ja so vor, indem man einfach kurz den Rock hochzieht. Ah, okay. Ach so, und dann weiß gegenüber schon direkt, woran er ist. Okay, also wenn er jetzt zum Beispiel einen Fleischpenis oder einen Blutpenis hat. Ja, weiß er schon direkt. Mit dem Temperament muss man aufpassen. Ja. Also es ist ein bisschen eine kuriose Seite. Ja, die ist auch vermutlich fake. Vermutlich fake, ja. Also es liest sich sehr, sehr, sehr komisch. Also ist sie ein vermutlicher Hoax. Dann sind wir hier eigentlich falsch hier. Ein Hoax könnte sein. Oh nein. Ja. Also das ist die Story der Woche gewesen. Und, die Auflösung. Die Auflösung kommt auch, denn jetzt ist diese Seite halt gelöscht. Ja. Warum? Es hat sich aufgelöst. Und so hat eine Bloggerin mal geschaut, wie die Kontaktdaten von dieser Homepage sind, die angegeben sind bei DENIC. Ja. Und da hat sie dann mal angerufen und da meldete sich eine Dame, die wohl ab und zu mal so merkwürdige Anrufe bekommt. Ja. Und das war offensichtlich eben unter einer falschen Adresse und falscher Telefonnummer gemeldet und hat sie denig angeschrieben und gesagt, dass sie dem mal nachgehen sollen und falls sich das nicht klärt, die Seite löschen. Und ach, denig. Wohl gemacht jetzt. Spaß, Spielverderber, echt? Was soll das denn? Ja, also es ist eine sehr interessante Seite. Wer möchte, kann sie noch bei archive.org nachlesen. Ja. Ich wollte gerade sagen, glücklicherweise haben wir ja auch das Internet meist zum großen Teil runtergeladen, dass wir das einfach jederzeit dazu greifen können. Das aus dem ZipDrive. Also ja, die Seite ist halt hat schöne Abteilungen wie Penislesen und Vaginallesen. Mhm. Nach einer Begutachtung Ihres Genitals kann ich Ihnen unter anderem Antworten auf folgende Frage geben. Wer bin ich und wie wirke ich auf meine Umgebung? Welche Talente habe ich und welcher Beruf passt zu mir? Welcher Partner passt zu mir? Vielleicht muss sie dann auch den Partner besuchen. Weiß ich nicht. Und angeblich sollte es gekostet haben, 40 € pro Stunde für eine Internetberatung. Das, was eigentlich relativ günstig wäre. Erfordert das eine Webcam? Ja. Schätze zu schauen, also. Ja. Vielleicht ist das so nur für Leute, die sonst bei Second Life unterwegs sind. Ah, okay. Vielleicht können sie auch hell vaginal lesen. Ja, okay. Wenn ich ein Vaginalleser wäre oder überhaupt ein Genitalleser, würde ich, glaube ich, ein hell Genitalleser sein. Ja. Genauso wie das könnte sein. Ich auch nicht als Urologe oder Frauenarzt arbeiten möchte. Nein. Ja. So. Das beste Thema. Wir können ganz viel Awkward Silence machen heute. Das ist man kann auch ganz viele schlechte Witze machen. Ich schweige schon die ganze machen. Zeit und gucke so in die Gegend rum. Ja. Ich finde es gut, dass wenn man auf der Seite ist, habe eigentlich immer da sind verschiedene Arten von Penissen zum Beispiel aufgeführt. Ja. Fleischpenis, Blutpenis, Fettpenis. Penis. und da sind halt auch Bilder dazu und die sind alle von nicht schönen Exemplaren. Also wenn man da wirklich bin ich sehr unzufrieden mit den Bildern. Und ich wollte immer eigentlich hier aufgeschlagen haben und dann zu Rebecca drehen, dass die kreischt. Ja. Zu Rebecca drehen, Entschuldigung, ohne Reh. aber Das Problem ist, dass ich mich mal selber schocke, wenn ich jetzt auf meinen Computer gucke. Beim Vaginallesen sind das echt nur so Bilder. Also gemalte Bilder. Gezeichnete, ja. Ja. Ja, das ist nicht so schlimm. Ja. Und dann steht dann immer zu jeder Art von Form und Umfang, was man dann für ein Charaktertyp ist. Aber ich kann da gerade gar nicht drauf lesen, weil das bringt mich aus dem Konzept. Verdeckst doch ja. mit einer Hand. Ja, sehr, sehr interessant. Und was da auch interessant ist, ist dieses Gästebuch auf der Seite. Ja. Also da stehen so auch ziemlich viele Einträge drin und die sind einfach nur komisch. Also erstmal ist ein Disclaimer am Anfang, ne? Dass also, viele Gäste ja, den Grenzen des guten Geschmacks nicht kennen. Genau, dass die nicht wissen, was sich gehört. Und dann das erste ist direkt von Dr. Hannibal Junior, der sagt, ich werde mir mal etwas Hackfleisch kaufen und daraus eine Vagina basteln. Diese lasse ich Ihnen zukommen, da können Sie draus Romane lesen. In einem weiteren Post schreibt er, oder soll ich Ihnen eine aus Hackfleisch geformte Vagina senden, dass Sie mir eine Geschichte vorlesen? Also anscheinend hat er gedacht, das wäre nicht abgesendet worden, hat es nochmal neu gedichtet. Ja. Das hat er nicht gut gemacht. Ja. 31.01.2008. Ja, also es ist alles schon irgendwie aus der Vergangenheit und ich denke, ja, da wird auch nichts mehr kommen, jetzt wo das abgeschaltet ist. Aber es war wahrscheinlich eh fake, also es wirkt sehr, sehr falsch. Ja. Aber nachdem wir dann dachten, haha, ist ja alles fake, gab es noch etwas Neues, nämlich tatjanabach.de ist die Seite. Und diese Frau beschäftigt sich beruflich mit dem Schoßraumprozess und der Yoni-Massage. Ja. Also, was ist das so ungefähr? Also, wir stießen erstmal darauf, als uns Anunu, der beruflich in Hannover unterwegs war und uns mal ein paar esoterische Prospekte aus der Region mitbrachte. Jetzt weiß ich auch, wer Anunu ist. Das passt gar nicht zu ihm. Einen Flyer mitgebracht hat. Der heißt, im Tempel der Weiblichkeit, Initiation in weibliche Sexualität und Schwesternschaft, Jahrestraining 2011 für Frauen. Und man sieht direkt, dass die Leute nicht wissen, wie man Rand definiert. Weil es ist alles am Rand so abgeschnitten irgendwie. Ja, es ist bei Flyern genau wie bei Websites. Richtig. Und man kann halt 3 Kurse dieses Jahr machen, immer jeweils 3 Tage. Erster Kurs Schwesternschaft und Selbstliebe. Zweiter Kurs Einführung in die Schoßraummassage. Und drittens Vertiefung. Schoßraummassage. Ja. Das sind die perfekten Nomen zueinander. Ja, also man muss ja sagen, der Schoßraum, das ist ja nicht nur im Schoß, sondern sie sagt, der Schoßraum reicht von den Fußspitzen bis zu den Haarspitzen und bis in unsere Lebenspraxis hinein. So ein ziemlich weiter Raum. Ja. Nimm mal bitte deinen Schoßraum da weg, ich möchte da durch. So. Ja. Und sie, also was sie macht, das ist irgendwie so eine Massage, eine tantrische Massage. Mhm. Gegenseitig. Gegenseitige Massage zum Teil in ihren Kursen. Also sie bietet es auch so normal an. Ja. Aber man kann nicht einfach eine Massage buchen. Also das geht nicht. Nee. Sondern man muss so ein Programm, also einen Prozess buchen. Also eine Beratung quasi, eine psychologische. Genau. Also nicht psychologisch, weil da steht ganz klein immer unten auf der Seite, alle Massagenberatungen, Kurse sind kein Ersatz für eventuell nötige ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung. Ja. Das steht aber ganz, ganz klein da. Ja. Und also sie sichert sich da schon ab, die Sexualpädagogin ISP. Was heißt das, ISP? Inspiriert? Ich weiß es nicht. Also wer das weiß, der kann es sagen. Und sie macht eben solche großen Kurse oder eben Einzelsitzungen. Und massiert dann die Leute und sagt aber immer, alles kann, nichts muss. Das steht irgendwie 50 Mal auf der Seite. Ja, genau. Und das hört sich immer so komisch an. Ja. Ich war auch immer so ein bisschen peinlich berührt dabei. Also ich als Frau, wenn ich das lese, ich traue mich nicht runter zu scrollen zum Teil wirklich, weil das so sehr, sehr, sehr privat wird. Okay, und so sehr, sehr, sehr, wow. Also fühlst du dich mit deiner Weiblichkeit? Ich habe wahrscheinlich ein Problem mit meiner Weiblichkeit. Muss auch mal also da musst du mal zur Massage. Zu der auch gehört Yoni-Talk und Gebärmutter-Talk. Richtig, Gebärmutter-Talk. An dieser Stelle möchte ich gern sharen, nämlich war ich tatsächlich vor ein paar Jahren auf der Suche nach einem geeigneten Gynäkologen für mich. Hier in Tübingen bin ich hierher gezogen. Und dann habe ich halt so ganz schnell gesucht und so und bin dann zu einer Lembri, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die hat mir tatsächlich gesagt, nachdem sie meine Genitalien beleidigt hat, hat sie echt gesagt, ja, wow. Ja, der Wurf der goldenen Kugel in den Himmel ist der Eisprung. Und wenn wir verhüten, dann, wir Frauen, wenn wir verhüten, dann verwehren wir euch Männern den Zugang zu Mutter Erde. Und deswegen okay. wollte sie mir nicht die Pille verschreiben und hat das nur sehr ungern gemacht. Und hat die, ja, und die hat gemeint, meine Eierstöcke sehen aus, als seien sie von einer kranken Frau und sind ganz verschrumpelt. Ich habe riesen Schreck bekommen. Ach, wow. Was erzählte die mir da? Das war total gruselig. Ich bin da nie wieder hin. Das ist schön. Also alle, ja. alle Frauen in Tübingen, die eine Gynäkologin suchen, nicht zur Frau Ingo Bevalembre. Das ist gruselig ja. und verstörend und außerdem beleidigt sie eure Genitalien. Das ist nicht okay. Also ich muss mal ganz kurz einen kleinen Einschub machen. Ein Arzt hat mal zu mir gesagt, meine Pankreas sei schön. Oh, das ist nett. Gut zu wissen. Wenn du jetzt daran drauf gehst, kannst du den verklagen. Ja. Oh Mann, ja. Aber also das finde ich irgendwie hart, weil ich meine, man geht schon nicht unbedingt gern dahin und wenn dann noch die beleidigt werden, die Genitalien. Das war super schlimm. Die Joni. Das macht dann das schöne Erlebnis irgendwie komplett kaputt. Ja, da geht man gar nicht mehr so gern hin. Joni-Disrespect habe ich bekommen. Fetter Joni-Dis. Dann sollte man lieber im Einklang sein wie die Leute in diesem Prospekt, wo man sich zum Beispiel gegenseitig anmalt. Man malt sich zum Beispiel so Kreise um die Brust und tanzt miteinander. Oder zieht sich so Hosen an oder Unterwäsche. Man zieht sich Hosen an. Nein, aber so unter Slips mit Mündern drauf. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Oder zieht sich Kleider an, wo in der Mitte irgendwie so ein Symbol ist, das aussieht wie eine Vagina. Ja. Ich habe gedacht, das ist eine Flamme. Ach, nee, nee. Nee, nee. Oh. Nee, nee. Oh. Oder man, man legt Hand auf, wenn so... Da ist eine ältere Dame in einem Stuhl und andere Leute stehen rum und haben ihr die Hände auf die Schultern gelegt oder auf ihren Bauch. Ja. Das macht man da. Ja. Das kostet auch nicht so viel, 320 Euro für ein so ein Wochenende. Ja. Aber wenn man alle drei auf einmal bucht, 280 Euro. Hm. Und nur Teil 3, also Vertiefung, Schoßraummassage, braucht Vorkenntnisse. Also kann man auch theoretisch recht günstig wegkommen mit 640 Euro, wenn man 2 und 3 macht. Ja, das geht ja. Ja, ne? Und sie hat auch gesagt, als Feedback hört sie immer Ähnliches wie: Bis jetzt habe ich mein weibliches Sein beim Mann bestätigen lassen. Nun habe ich eine Möglichkeit gefunden, mich von Frau zu Frau gewürdigt zu erleben. Dies fühlt sich an wie eine Initiation in mein ureigenstes weibliches Sein. Hm. So ähnlich sagen hier die Leute das immer. Ja. So oder so ähnlich. So. Oder ein bisschen. Ein anderes Feedback habe ich gelesen, bei der eine Frau sagt, also dies hat dann schon eine Sitzung hinter sich und kommt dann wieder zurück zur zweiten Sitzung. Und dort verbinden wir uns mit der Kraft der alten, weisen Indianerfrauen und in der Massage singen und feiern wir meine Weiblichkeit, meine Joni, meine Kraft. Die Sitzung ist wieder rund. Es bedarf keiner Worte mehr. Ich fühle mich erfüllt, erhofft, gereift. Ich möchte nach Hause und auf dem Weg fällt mir ein, dass ich lange fort war in einem zeitlosen Raum mit mir und meiner Joni. Was für ein Geschenk, mir selbst Zeit für mein Herz und meine Joni zu nehmen. Aloha, I'm here with my heart and with my Joni. Joni, Joni, Joni. Was war nochmal Joni genau? Ist das Yang zum Yin und umgekehrt? Genau. Ja. Joni ist das Gegenstück zum, wie heißt das? Phallus. Nein. Moment. Lingam. Lingam. Ja. Lingam. Lingam Franca? Richtig. Ja. Und sehr, sehr schön, aber auch diesmal das Webdesign wieder. Also es sieht eigentlich ganz hell und ganz nett aus, aber ein paar mysteriöse Dinge passieren. Zum Beispiel ist es so, dass wenn man scrollt, dann bleibt der Hintergrund bestehen und geht dann in so einen dunklen Hintergrund oben rein, sodass wenn man scrollt, kann man immer schlechter lesen. Zumindest wenn der Hintergrund... Und dann so da drüber geht. Ja. Das führt dazu, dass man alles ganz unten lesen muss. Dann ist es so, dass auf dieser Seite, die Hauptseite heißt nicht wie sonst Home oder so, sondern Kassel-Göttingen. Ja. Und aber das ist wirklich das Einzige, was so einen Namen hat. Alles andere heißt Beratung, Massage, Seminare, Übernachtung, nur das Kassel-Göttingen. Und auch gut, wenn man wo draufklickt, dann kann das sein, dass sich das dann verschiebt auf dieser Seite, ja, in dem Menü. Wenn man auf Feedback klickt, was erst der vierte Punkt ist, dann hüpft das manchmal auch nach oben und wird dann irgendwie zum ganz anderen Punkt. Wenn man auf Seminare klickt, verschwindet das vollständig, dieser Punkt. Ja. Auf Kassel-Göttingen gibt es auch kein Feedback. Da muss man erst auf Beratung klicken. Ja, ich habe gerade Feedback gesucht und nicht gefunden. Weil es nicht da war. Ja. Ja, und dieses Training, also die Seminare sind sehr interessant, weil da gibt es zum Beispiel das Tempeltraining. Das ist die Initiation in die weibliche Sexualität und Schwesternschaft. Und sanftes Perlentauchen. Richtig, sanftes Perlentauchen ist dann das Perlentraining. Außerdem Hübenthaler Schoßgruppe. Ja. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Und ja. Also ich finde auch im Tempel der Weiblichkeit, das klingt echt super, super schön. Und das Foto, was es dazu gibt beim Seminar, das ist so eine, kennt ihr das, wenn Mädels im Teenageralter sich gegenseitig massieren in so einer langen Reihe? So sieht das aus. Ach so, machen das nur Mädels? Jetzt muss ich meine Weiblichkeit wieder. Ich glaube, du solltest auch mal zu Tatjana stellen. Bach. Ja, vielleicht musst du auch mal deine Schoßraum entdecken. Und noch einen Bezug zum letzten Podcast herzustellen, nachdem dann quasi rausgekommen ist, dass die alle psychisch krank sind, die Musiker, und Missbrauchsopfer zum Teil, dann habe ich gedacht, Christina Aguilera sollte auch eine Ioni-Massage bekommen, dann geht es ihr bestimmt besser. Das denke ich auch. Und Lady Gaga auch, sofern sie eine Ioni hat. Ja, ja, das passt ja nicht hierher, aber bei Lady Gaga haben sie ja auch nochmal gesagt, wir möchten nur Lady Gaga alles Beste wünschen und hoffen, dass es nicht Todessymbole sind und ihren nahestehenden Tod irgendwie symbolisiert, ja. Ja, also das Ganze ist ziemliches Geschwurbel auf der Seite, ganz, ganz schrecklich. Zum Beispiel Sätze in dieser Tempeltraining-Sache steht dann drin: In diesem Schutzraum unter uns Frauen werden wir feststellen, der Schoß, die Ioni, ist der heilige Tempel einer jeden Frau. Hier ist die Frau in der Lage, tiefes eigenes Wissen, Heimat und Verbundenheit mit allem zu erfahren. Also so merkt man, Frauen können nicht normale Wissen erfahren, indem sie was normal Wissen anhören, sondern sie müssen das durch ihre Genitalien erfahren. Ja. Also ich kann verstehen, wo diese Generation Leute herkommt. Das kann ich super gut verstehen, weil das sind so Leute, die ein ganz unausgeglichenes Verhältnis zu ihrer Sexualität haben und dann quasi erst durch sowas ihre Weiblichkeit also tatsächlich neu entdecken müssen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das denen wirklich hilft dass sie da sich gut aufgehoben fühlen gegenseitig und so. Aber aus meiner Sicht ist das alles nur so. Warum? Ja, genau, das ist irgendwie das Problem. Also wenn man auch liest, warum die das machen, also es klingt so, als ob die schon ziemlich dunkle Vergangenheiten auch gerade in der Richtung hatten, und wir wollen uns das auch nicht darüber natürlich nur lustig machen, sondern einfach, nur man sieht aber auch auf dieser Art, also wenn man auch sich weiter durch die Seiten klickt, dass es noch viele andere Leute gibt in diesen Tantra, diese Tantra-Clubs anscheinend haben, dass die einfach halt diese Sexualtherapie nur mit diesem esoterischen Überbau sozusagen hinkriegen, und irgendwie da muss immer alles so ein bisschen buddhistisch oder taoistisch sein. Ja, es hat diesen Reinheitsanklang, ne? Dass man das alles nur über so eine geistige Ebene. Genau, und es klingt so, als ob man damit halt seine Probleme dann sozusagen retten kann. Und also es ist genau wie bei den esoterischen Sachen, nur einfach in einem anderen Bezug, dass die anderen Leute bei dem esoterischen Kram haben ja zum Teil auch einfach, wollen ihre psychischen Probleme sozusagen dann bewältigen und vertrauen dann auf Cryon oder so, um das zu machen. Aber es ist halt auch einfach die Art und Weise, wie sie es auch darstellen mit den T-Shirts, die sie tragen, auf denen lauter Vaginas abgebildet sind und so weiter. Das schreit förmlich danach, dass man das einfach mal erwähnt. Dass man sagt, Vertiefung, Schoßraummassage, dass man das Schoßraummassage nennt. Ja, und dass man auf seiner Seite schreibt, in der Einleitung, woher die Ioni-Massage kommt, dass es eine griechische Göttin namens Baubo gab, die als personifizierte Ioni mit ihren humorvollen und saftigen Witzen allen um sie herum zum Lachen brach. Wenn man sowas schreibt, dann zieht man praktisch schon den Ernst aus seinen Angelegenheiten selbst hinaus. Aber vielleicht soll das ja auch so entwaffnend wirken. Ja. Oder wenn man Kunst auf seiner Seite vertreibt. Oh, ja. Wenn man auf Kunst klickt, dann kommt man auf weibliche Kunst aus dem Schoß heraus kreiert. Also es ist nicht mit dem Mund gemalt. Was? Also so habe ich das verstanden. Nein. Nähere Informationen zu den Objekten und Lieferbedingungen bitte E-Mail-Adresse via der E-Mail-Adresse anfordern. Und da kann man 2 Postkarten: Erdgöttin, Aquarell, DIN A4. Nee, DIN A4 als Postkarte? Nee, das hat sie DIN A4 gemalt. Genau, das ist jetzt als DIN A4 gemalt. Aber als Postkarte vertrieben. Genau, oder Feuergöttin bekommen. Keine DIN A4-Postkarte. Nee. Aber das ist auf jeden Fall die hässlichste Postkarte, die ich je gesehen habe. Na, doch. Ja, also es sind auf jeden Fall auf beiden Bildern eher wohlbeleibte Frauen abgebildet, die sowas, die jeweils von schräg unten irgendwie gezeigt werden. Hier hat man ein richtiges Beinespreizen, also nicht wie bei Rihanna. Nicht wie bei Rihanna letzte Folge, sondern wirklich einfach, die sitzt da so ein bisschen dick mit gespreizten Beinen rum, mit nichts an. Und einmal ist sie nur dick und auf einem anderen Bild kommt ihr aus der Vagina eine Schlange raus. Hast du mal auf weiter geklickt? Schlingelt sich um ihren Körper. Es gibt ja noch mehr Bilder. Oh. Dann kommen erstmal interessant, also dann gleich nochmal in dem Stil und also in dem Stil dann weitere Bilder mit Frauen mit gespreizten Beinen. Die eine heißt Luftgöttin Aquarell und die andere ist die Wassergöttin. Die hat so blaue Haare, die Wassergöttin, und interessanterweise wachsen ihr aus den Haaren blaue Hände. Ja. Wie bei dir in Halloween. Ja. Oh Gott, sie hat mich porträtiert und ich habe es nicht gesehen. Und wenn man dann weiterklickt, dann finde ich die Bilder auch eigentlich wirklich nicht so schlecht. Ja, stimmt, dann wird's das besser. Das sieht echt ganz cool aus, so aquarellmäßig mit so Silhouetten. Und das ist auch, ich finde, das ist viel schöner als dieses, das andere hat so ein... Das sind ja auch keine Postkarten mehr, die kosten ja auf einmal 60 Euro jetzt, diese Bilder. Stimmt. Aber die sind auch, die sehen besser aus. Das ist also mit so Naturmaterialien, irgendwie mit Fahnen und... Das ist ganz schön. Und dann kommen interessante... Objekte. Ja, Objekte. So Ton... 200 Euro. Tonsachen. Okay, bei dem Bemalten kann ich das noch verstehen, wie das aus dem Schoß heraus kreiert werden kann, aber bei so Tonobjekten stelle ich mir das abenteuerlich vor. Ich glaube, aus dem Schoß heraus kreiert ist so quasi wie nicht aus dem Bauch heraus kreiert, sondern aus dem Schoß heraus kreiert. Okay. Ah, das ist so wie die Szene aus Ghost. Ja. Und dann auch so Ketten, ja, okay. Es werden auch andere Sachen vertrieben. Auf jeden Fall, ich möchte gerne wissen, zu welchem Anlass man eine Frau, der eine Schlange irgendwo herumkriecht, verschicken kann als Postkarte. Valentinstag. Außer Valentinstag. zur Geburt. Zur Geburt zum Beispiel. Gut, ist auch, es geht kommt dann später noch ein Joni-Porträt. Das ist einfach ein Herz mit einem goldenen Loch in der Mitte. Mhm. Und da steht Pappmarché. Lack 60x80 cm, kostet 290 Euro. Ein Pappmaché-Herz, aber es ist Kunst. Aber es ist kein Supermaché. Es ist Kunst, wenn auch vielleicht minderwertiger Kunst. Habe ich gelernt, so kann man das sagen. Ja, richtig. Kupfert auch nur ab. Ach so, ja. Aber was ich schon sagen muss, also haben wir eben schon gesagt, geht es anscheinend auch viel um Leute, die irgendwelche problematischen Erfahrungen gemacht haben als Kinder, Jugendliche oder sonst irgendwas, was weiß ich, dass sie belästigt wurden oder sogar vergewaltigt wurden. Also Tatjana Bach wurde ja selber auch, habt ihr das gelesen? Ja, genau. Ja. Das schreibt sie da auf ihrer Seite. Und dennoch muss ich sagen, dass ich halt diese, wenn man diesen Teil liest, wo sie über die Beratung schreibt, das hört sich alles für mich nicht wirklich sinnvoll an. Also das klingt eher, als würden da die Leute wieder in ein neues Abhängigkeitsverhältnis geführt von den alten Sachen. Sie sagt zum Beispiel, dass man eben nicht einfach das nochmal buchen kann, sondern man muss eben den Prozess buchen und man kann auch nicht irgendwie sich eine Stunde beraten lassen, sondern man muss sich über ein Jahr hinweg beraten lassen und das kostet dann halt auch immer entsprechendes Geld. Also ein Beratungsgespräch kostet 50 Euro die Stunde. Ja. Ich meine, das ist jetzt nicht, für ein richtiges Beratungsgespräch ist es nicht unsinnig viel, aber halt, was wird da in dem Sinn beraten? Also ist ja keine Mitgliedschaft für ein Fitnesscenter, wo man sagt, okay. Das kommt jetzt nicht mehr raus. Das ist halt, sie ist ja nicht irgendwie ausgebildet in sowas. Sie macht halt Fantasiemassage. Das mag ja alles schön sein und vielleicht hilft es auch manchen. Ja. Aber dann sagt sie eben auch, sagt zwar also so, dass es ganz klar ist, dass sie keine Therapie macht. Aber es sollten, trotzdem könnte das helfen. Also es ist sozusagen, sie will nicht das Wort Therapie in den Mund nehmen, weil sie das nicht anbieten darf, weil sie keine Therapeutin ist. Aber sie macht es eigentlich doch. Also es ist natürlich ein bisschen komisch. Und gerade, wir haben ja eben schon gehört, dass diese Seminare alle relativ teuer sind. Also kostet so ein Wochenende schon 300 Euro, 300 noch was Euro. Und da wird ja in dem Sinne nichts gemacht. Also die Leute tanzen halt miteinander. Und knuddeln. Und knuddeln essen. Und machen andere Dinge. Zum Beispiel Perlentauchen. Und Joni-Talk. Joni-Talk. Ja. Und sowas. Und das weiß nicht, woher das dann 300 Euro kosten soll. Also kann mich natürlich irren, kann auch noch sonst irgendwas Tolles sein, aber das klingt doch schon komisch. Und beim Feedback war das dann ähnlich, dass dann halt die Leute sozusagen schreiben, ja, ich vermisse das so, mit bei euch zu sein und jetzt muss ich wieder in den feindlichen Alltag. Die eine sagt, jetzt muss ich wieder nach Amazonien, ja, wo alle böse sind. Boah, war das ein guter Eintrag. Ja, und wäre ich doch wieder bei euch, wo ich ganz ich sein darf und sowas. Das ist natürlich eine schöne Sache, wenn die Leute das machen können, aber wenn muss sie dafür jedes Mal 300 Euro bezahlen müssen. Muss das wirklich so viel kosten, dass sie das erleben darf. Und also ich habe ja auch Sektenerfahrung hinter mir und ich muss sagen, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl untereinander, gerade unter dem gleichen Geschlecht, das ist schon ein großer Reiz, muss man schon sagen, dass wenn man, weiß nicht, es gibt ja auch, das ist ein ganz blödes Beispiel jetzt, es gibt ja auch dieses Frauenfreibad in Freiburg. Da sind nur Frauen und der einzige Mann da ist der Bademeister und der versteckt sich immer in seinem Häuschen. Ja. Und die Frauen, die sind da so befreit und die können da oben ohne rumliegen, ohne dass einem die Leute auf die Brüste gucken. Und ich kann schon verstehen, dass das, okay, man geht mit seiner Sexualität um und zwar ganz bewusst und es sind keine Männer dabei, man ist unter sich und das, ich kann schon verstehen, dass das irgendwo einen Reiz hat. Aber wie gesagt, das muss halt keine 300 Euro kosten, finde ich. Also es wird reichen, wenn die einfach so sagen, es ist schön, sich zu treffen und zu tanzen und zu kuscheln oder was weiß ich. Man muss nicht sagen, das ist, weil das ist jetzt eine tantrische Weisheit oder sowas. Und dafür 300 Euro verlangen. Ja, ich denke, das reicht zu diesem Thema. Oder habt ihr noch was dazu beizutragen? Nee. Ja, aber es ist ja schon, mir war es am Anfang schon klar, dass das komisch ist, als die Wörter Prozess und ganzheitlich vorkamen. Ja. Dann weiß man immer schon Bescheid. Ganzheitlich, ja. Genau, das sind schon mal die, da schlagen die Detektoren schon mal an. Ja. Ja. Geigerzähler. Und hattest du noch einen Traum? Ich habe noch einen Traum für euch. Ich wollte den Traum hören. Ja. Oh, ja. Traum der Woche? Das ist Traum der Woche. Traum der Woche. Also, bevor das hier böse klingt, wir würden uns freuen, wenn unsere Hörer auch weiterhin Hoaxilla hören. Ja. Die letzten Folgen waren besonders gut, fand ich. Wir mögen das ja nur, deswegen sind das ja schon... Besonders gut fand ich die Folge, wo wir erwähnt wurden. Nein, aber die war wirklich gut. Das mit dem Interview hat mir gut gefallen. Ja, Dito, ja. Fand ich auch sehr gut. Ja. Aber jetzt Traum. Jetzt Traum. Ich fuhr mit einem guten Freund in seinem Auto auf einer glatten Straße, auf der andere Autos Probleme hatten zu fahren. Wir mussten anhalten, weil es sich staute und als er wieder losfuhr, fuhr er direkt in einen großen Schneeberg. Er war ohnmächtig und ich holte ihn aus dem Wagen und legte ihn auf den Rücksitz. Dann fuhren wir auf einmal wieder über eine Brücke. Ein roter VW Käfer fuhr von rechts an direkt über die Brücke und durch die Brüstung auf der anderen Seite. Mein Freund hatte das nicht gesehen und ich sagte ihm, er solle anhalten. Der Käfer hing an der Stoßstange am Brückengeländer und ich sagte den Insassen, sie sollen ruhig bleiben. Dann nahm ich die beiden Kinder entgegen. Sie waren nackt und irgendwie sehr weich. Danach bekam ich ein Fellknäuel gereicht, das ich als Orang-Utan rausstellte. Und so klein war, genau in meine Hand passte. Ich half den Eltern hoch, die Frau hatte eine Glatze. Und als ich ihr den Orang-Utan wiedergeben wollte, sagte sie entsetzt, das ist doch kein Kind. Das ist meine Perücke. Und ließ mich stehen und ich fragte mich, was ich denn jetzt mit dem Affen sollte. Trag ihn als Hut. Bitteschön. Orang-Utan. Habt ihr irgendwelche Ideen, was dieser Traum bedeuten könnte? Also wenn es jetzt ein Kapibara gewesen wäre. Ja. Ein Orang-Utan, ein Mini-Orang-Utan. Sagt mir, ich brauche unbedingt einen Mini-Orang-Utan, den ich in meiner Hand tragen kann. Ja. Ja, ich habe auch leider nicht mehr zugehört, als ich Mini-Orang-Utan gehört habe. Ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie ich den habe. Und habe dann nicht mehr zugehört, was am Ende passiert ist. Die Frau wollte den Orang-Utan nicht wieder haben, weil er ist kein echtes Kind. Außerdem hat sie eine Glatze. Naja, wahrscheinlich ist es halt, dass diese Familie hat halt praktisch Probleme gehabt. Und zwei von den Kindern haben sich sehr angepasst an die Eltern, die streng waren und sind darum sehr weich geworden. Oh. Und sind dann, als sie praktisch dann gecrashed sind, sozusagen, als sozusagen alles explodiert ist, konnte man zum ersten Mal von außen sehen, was mit dieser Familie passiert. Und das hat eben dieser Mensch gemacht, ist hingegangen und hat die Leute entgegengenommen, hat mit denen also geredet. Und dieses Kind, was eben die Probleme hervorgerufen hat, ist dieser Orang-Utan. Und der wurde klein gehalten von der Familie. Ja. Und weil jetzt, er der Frau die Haare vom Kopf gerissen richtig, hat. Richtig. Und sie will ihn praktisch verstoßen und ist der Meinung, dass es gar nicht ihr richtiges Kind sein kann. Obwohl man natürlich weiß, es gehört schon zu ihr, weil er war mit ihr im Auto. Ja. Also das, schätze ich, ist die Interpretation von diesem Traum. Ja. Ich glaube, alle Fragen sind so ziemlich geklärt. Wo du gerade Capybara gesagt hast. Ich finde das ja schon schön, dass viele Leute unseren Podcast hören, aber wenn die Fragenschreiber von Wer wird Millionär einfach unsere Themen hier klauen und wenn die Mitspieler bei Wer wird Millionär nicht unseren Podcast hören und deswegen 64.000 Euro ärmer sind, dann tut mir das nicht leid. Ja. Ich will mal wissen, ob am Anfang noch eine Frage zu Cavanossi kam. Ich habe die Sendung leider nicht gesehen. Ja, kam. Ja? Okay. Erst Cavanossi, dann Capybara. 100-Euro-Frage Cavanossi, 64.000 Euro Frage Capybara. Die Frage war, was ist der leckerste Snack für jede Gelegenheit? Milky Way? Cavanossi. Ja. Vielleicht dann nur Cavanossi. Cavanossi mit Pfeffer. Cavanossi mit Knoblauch. Cavanossi mit dies und jenes. Ja. Wahrscheinlich war es Kabbala, Cavanossi. Cabaret. Cabaret und Kaba. Kaba. Kaba. Das ist kein Snack. Guter das ist ein Getränk. Kaba. Oh. Okay, und wie ihr gehört habt, wenn ihr neue Fragenschreiber braucht, wenn ihr hört von Wer wird Millionär, dann könnt ihr uns einen Job anbieten. Die hören. Das weiß ich aus gesicherter Quelle. Ja, also aus wenn das, Traum. Das nächste Thema dann ist Yoni-Massage bei Wer wird Millionär, dann wissen wir, wie das Sache ist. Dann nehmen wir Geld. Also dann würde ich sagen, dann haben die uns plagiiert. Genau. Dann gibt es von uns eine Anti-Plagiat-Erklärung. Dann muss Günther Jauch auch seinen Doktortitel abgeben. Genau. Ja. Sein Titel als klügster Mann Deutschlands. Sein Frage-Doktortitel. Doktor der Fragologie. Ja, genau. Ja. Ja, dann war auch ein lustiges Gespräch oder eher ein verstörendes Gespräch. Ja, es war auf jeden Fall alles von allem ein wenig. Ja, richtig. Ja. Aber wir haben uns alle wieder ein bisschen besser kennengelernt. Ja. Also ich bin fühle mich jetzt auch in meiner Weiblichkeit wieder bestätigt. Ja, also ich muss sagen, jetzt, da in der wir uns jetzt auch alle so gut kennen, muss ich mal anbieten, also ich bin der Tim. Hallo Tim. Hallo Tim. Also ich möchte nicht, dass du mich tust. Das ist mir noch zu intim. Und ich würde sagen, mit diesen Worten schließen wir für heute und sagen tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Sag nicht tschüss. Tschüss. Tschüss. Und tschüss, sagen, wir sehen uns in der nächsten Version. Tschüss. Tschüss.